In einer gemeinsamen Erklärung heißt es, Roman sei schuld, weil er den Bergarbeitern nicht nachgegeben habe. Roman hat inzwischen gefordert, auch ohne ihn den harten Reformkurs in Richtung Marktwirtschaft weiterzuführen. Der Technokrat hatte sich um einen schnellen, wenn auch schmerzhaften Prozess bemüht, weg von der kommunistischen Planwirtschaft, weg von staatlich festgesetzten Preisen. Dieser Prozess scheint jetzt unterbrochen, denn den Bergarbeitern wurde versprochen, die Preise wieder einzufrieren und ihnen aus der Staatskasse einen Teuerungsausgleich zu zahlen. Stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender, guten Tag. Herr Gansel, beugt sich Ihrer Einschätzung nach jetzt der amerikanische Präsident der Einsicht, dass sich der Frieden mit sehr viel weniger Waffen auch bewahren lässt? Das ist sicherlich eine Einsicht. Die andere Einsicht ist die, nach dem Ende des Ost-West-Konflikts ist deutlich geworden, dass die größte Gefahr für die Sicherheit der Welt ausgeht von den taktischen Nuklearwaffen, von denen es zigtausend gibt, die schwierig zu kontrollieren sind, die auch in Kriegen in der Dritten Welt oder in Bürgerkriegen eine Anwendung, eine schreckliche Anwendung finden könnten. Und gerade im Zusammenhang mit dem Putsch in der Sowjetunion ist ja noch einmal deutlich geworden, wie groß das Risiko ist des politischen Versagens der Kontrolle von Atomwaffen, dass es auch die Gefahr geben kann, dass von zigtausenden von nuklearen Kurzstreckenwaffen, die mobil sind, die auf LKWs geladen werden können, einige verschwinden, vagabundieren in der Dritten Welt, in Libyen oder im Irak wieder auftauchen. Und all das hat wohl dazu beigetragen, die Einsicht zu stärken, dass jetzt ein großer Schritt gemacht werden muss in der nuklearen Abrüstung. Wie weitreichend ist Ihrer Einschätzung nach dieser amerikanische Vorschlag? Also, wir haben gestern von der SPD-Bundestagsfraktion in Bonn eine Initiative vorgestellt zur Abschaffung der taktischen Atomwaffen in Deutschland, in Europa. Wir haben eine weltweite Konferenz vorgeschlagen. Wir wollen eine dritte Nulllösung für alle Atomwaffen unter 500 Kilometer. Und nun hat uns, so scheint es, die Ankündigung von Bush überholt. Das ist schon ein Moment der Erleichterung, der Freude. Die Initiative von Präsident Bush ist ein ganz großer Fortschritt, aber eine historische Wende wird es nur dann sein, wenn auch klar ist, dass nicht nur die Boden- und die seegestützten Atomwaffen aus Europa verschwinden, sondern auch die luftgestützten, also diejenigen, die auf Flugzeugen sind. Und da scheint es in dem Vorschlag von Bush noch eine Lücke zu geben. Wie hoch ist Ihrer Einschätzung nach das Risiko dieser Ankündigung? Weil ja erstens noch genügend Waffensysteme verbleiben, zweitens aber die Sowjetunion ja eben erheblich geschwächt erscheint im Augenblick. Also ein Risiko sehe ich darin überhaupt nicht, denn die taktischen Nuklearwaffen, die ja Reichweiten haben von nur wenigen zig Kilometern oder 200, 300 Kilometer, es gibt die verschiedensten Systeme, sind immer sozusagen Selbstmordwaffen gewesen. Sie haben übrigens fast alle das Mehrfache, Zigfache der Sprengkraft einer Hiroshima-Bombe. Also der Ausdruck taktische Atomwaffen hat die Problematik immer verniedlicht. Ein Risiko entsteht dadurch nicht, aber wir müssen natürlich fordern, dass nicht nur die Amerikaner diese Systeme abziehen und vernichten, sondern dass die Sowjets das auch tun. Ich mache mir zum Beispiel ganz konkret noch immer Sorgen über Atomwaffen bei den sowjetischen Truppen in den neuen Bundesländern. Wir müssen verlangen, dass die Franzosen ihre Atomwaffen im Kurzstreckenbereich zusammen mit den Amerikanern abschaffen. Die wollen sogar neue einführen, die Franzosen. Und auch die Engländer, auch die Chinesen, auch die Inder müssen mit in die Verantwortung genommen werden. Wir brauchen eine weltweite Abrüstung, erst bei den taktischen Atomwaffen. In anderen Bereichen ist das schon geglückt, bei den Mittelstreckenwaffen, und dann muss auch eine Nulllösung angestrebt werden bei den strategischen Waffensystemen, aber das ist gewiss noch Utopie. Ja, London hat bereits gerade angekündigt, dass sie ebenfalls Abrüstungsschritte vornehmen wollen. Herr Gansel, was heißt denn diese Ankündigung des amerikanischen Präsidenten für Deutschland? Werden wir die amerikanischen nuklearen Kurzstreckenraketen dann los und was bleibt uns dann noch?